Telekom Fernsprecher, alte Wallgasse, Ecke Ehrenstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine alte, weiße, etwa 90 cm breite Matratze, die oben beschädigt ist an der Oberseite, wo da Schaumstoff herausschaut, und die rundum und eben auch auf der Oberseite braune Flecken hat. Keine Ahnung, es könnten Wasserflecken sein, es könnten aber auch irgendwelche andere Flecken sein. Ansonsten zur näheren Umgebung zählen zahlreiche bummelnde Menschen, die hier dabei sind, auf der Ehrenstraße irgendwelche Dinge einzukaufen, sowie drei Handwerker, die ein Schild über einem neu einzurichtenden Geschäft anbringen. Ansonsten hier in der alten Wallgasse keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.